Guten Abend. Allgemeine Verkehrskontrolle. Fahrzeugpapiere, Führerschein. Haben Sie Alkohol getrunken? Bitte steigen Sie aus. Sind Sie mit einem Alkoholtest einverstanden? 1, 2, Polizei, Polizei, Polizei, Polizei, Polizei. 1, 2, Polizei, Polizei, Polizei. 1, 2, Polizei, Polizei. 1, 2, Polizei, Polizei, Polizei, Polizei. Liebe Nacht, gute Nacht. Bitte alle sofort rausgehen. 1, 2, 3, 4. Raus sofort. Steigen Sie aus. Sind Sie mit einem Alkoholtest einverstanden?